Seymour? Sir? Seymour! Ich wünschte mir, du wärst mein Sohn. Wenn's dir gefällt, würde ich dich gerne adoptieren. Auch wenn er mir nicht sehr gefällt, schau in die Katze, er bringt Geld. Der Kluge liebt, was ihn erhält. Sag ja! Wozu? Seymour, ich wär gern dein Papa. Dich behandelt wie mein eigen Fleisch und Blut. Mit Sympathie und ohne Zank. Mit deiner Vollmacht für die Bank. Mein Kuss als Dank, ich bin dein Sohn. Mach mich nicht krank, sei bloß mein Sohn. Muschlig und Sohn klingt toll. Und jetzt schon verheißungsvoll. Es kommt, wie es kommen soll. Wie fein. Ein Blumentraum wird wahr. Muschlig und mich poche da. Jetzt dein Sohn. Papa schreibt den Vertrag, ich wein vor Rührung schon. Bist du mal alt und tatterig, versorg ich und ernächt dich. Versprich, schwör's, welch ein Sohn. Muschnick und Sohn, na klar. Ab jetzt bin ich dein Papa. Das wollten wir doch seit langem schon. Jetzt ist es offiziell. Geschäftlich und ideell. Duett statt Duell. Familienmodell.